öffne die Augen, dann weißt du, was geht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen hier im Leben. Öffne die Augen, dann weißt du, was abgeht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen im Leben. Mein ganzes Leben hab ich nichts gehabt. Sogar die Schule habe ich verkackt. Mann, ich weiß genau, was habe ich getan. Und schon wieder fängt alles von vorne an. Es ist anders auf den ersten Blick, wie es in Wirklichkeit ist. Kleinigkeiten werden verdrängt, weil man nie an das Böse denkt. Doch ich weiß, egal was man macht, an eine Sache hat man nicht gedacht. Ich versuch, schlauer zu sein. Kommst du nicht klar, hör diesen Reim. Ich helfe dir, alles zu schaffen. Ich helfe dir, wieder zu lachen. Glaub an mich und glaub an dich, weil es doch das Wichtigste ist. Öffne die Augen, dann weißt du, was geht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen hier im Leben. Öffne die Augen, dann weißt du, was abgeht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen im Leben. Öffne die Augen und hör nicht auf, an dich zu glauben, egal was passiert. Geh dein Weg, der ist steinig und schwer. Alles, was du hast, gibt es niemals her. Hör auf dein Herz und dein Gefühl. Offene Augen sehen viel mehr. Ich weiß, was du denkst, wenn du nicht mehr kannst. Schau in den Spiegel, in dein Gesicht. Wisch die Zähne weg und fang an, wieder zu lachen. Komm schon, nimm meine Hand. Gemeinsam können wir alles schaffen. Schau dich an und zeig es allen, dass du es kannst, dass du was hast, dass du es schaffst. Öffne die Augen, damit du auch nichts verpasst. Öffne die Augen, dann weißt du, was geht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen hier im Leben. Öffne die Augen, dann weißt du, was abgeht. Geh dein Weg. Offene Augen können so viel mehr sehen im Leben. Ja, das war's wieder von uns zwei. Halt einfach deine Augen offen. Yo, 2010, yeah, Pantheon Brave.